Als der Großherzog 1790 Florenz verließ, um die Nachfolge Josefs II. In Wien anzutreten, folgte ihm Andreas Riedel und mietete eine Wohnung in der Schwertgasse Nummer 3. 1791, beeindruckt von der verfassunggebenden Versammlung in Frankreich, ließ er dem Kaiser den Entwurf zur Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung für die Länder der Habsburger Monarchie überreichen. Dieser Entwurf war in der ersten Person abgefasst, also in einer Form, die der Kaiser sozusagen bloß zu unterschreiben brauchte. Einleitend zählte Riedel, gewissermaßen für den Kaiser sprechend, eine Reihe von Missständen auf. Vor allen Dingen haben wir beobachtet, dass eine schreckbare Unwissenheit sozusagen die ganze Oberfläche des Reiches benebelt. Es ist gefährlich, ein rechtschaffener Mann zu sein. Die Raubbegierde und der Geist der Unterdrückung haben die Oberhand gewonnen. Der Diener des Staates beträgt sich nicht wie ein Mensch, der den Wohlstand seiner Brüder verwaltet, sondern wie ein mürrischer Pascha. Die übermäßige Habsucht hat die Gerechtigkeit verunstaltet. Der wichtigste, der kostbarste Bestandteil des Staates, der Landmann und der genügsame Künstler und Handwerker, leben in einer marternden Schwankung ohne ein sicheres Schicksal, ohne häusliche Glückseligkeit und in einer Herabwürdigung, die dem Staat höchst nachteilig ist. Riedel kritisiert auch, dass die Diener der Religionen die Armen und Schwachen betrügen und ausnützen und prangert den Despotismus an, der in der Armee herrscht. Wir sehen auch die Verwaltung der öffentlichen Gelder in Zerrüttung, dort die Gesetze ohne Kraft, hier den Dienst des Staates vernachlässigt, dort die Handlung und den Fleiß verkannt, das Eigentum angetastet, die Wissenschaften in dem Pfuhl der Schulfuchserei ersticket, das Verdienst mit Füßen getreten, das Talent vorsätzlich unterdrücket, den Armen ohne Rettung, das Vorurteil geehret, den Verräter ruhmreich und noch viel anderes ähnliches Elend. Solche Missstände könne auch der beste Herrscher nicht auf Dauer verhindern, weil er nämlich sterblich sei. Also sei es notwendig, der Nation einen unsterblichen Gesetzgeber zu verschaffen. Und dieser unsterbliche Gesetzgeber könne nur das Volk sein. Darum sollte nach französischem Vorbild die Nation durch eine freie Wahl die Besten und Weisesten aus ihrer Mitte in einen Volksrat entsenden. Leopold II. Hatte durchaus ähnliche Ansichten, doch leider starb er schon im März 1992 und die Ansichten seines Sohnes Franz II. Standen im krassen Gegensatz zu denen seines Vaters. Franz fürchtete die Revolution im eigenen Land und begann gemeinsam mit Preußen den Krieg gegen das revolutionäre Frankreich. Er führte wieder eine verschärfte Zensur ein und baute den Polizeiapparat und das Spitzelwesen aus. Riedel bot sich ihm als Berater an, um eine friedliche Lösung mit Frankreich zu suchen, doch ohne Erfolg. Eine Weile versuchte Riedel, sich abzulenken, doch dann entschloss er sich, trotz Zensur und Polizeigewalt einen Kreis Gleichgesinnter um sich zu sammeln. Zu diesen gehörte bald der Platzoberleutnant Franz Hebenstreit von Streitenfeld. Hebenstreit war der Sohn eines Prager Philosophieprofessors. Er studierte schon mit 16 an der Prager Universität Geistes- und Sprachwissenschaften, Philosophie, Naturrecht, bürgerliches Recht und kanonisches Recht. Danach ging er nach Wien, wo er unter anderem Vorlesungen bei dem Rechtswissenschaftler Sonnenfels besuchte, der sich schon unter Maria Theresia erfolgreich für die Abschaffung der Folter eingesetzt hatte. Warum Hebenstreit sich vor Abschluss seiner Studien entschloss, Soldat zu werden, ist nicht bekannt. Mit 26 entschloss er sich, nach Amerika auszuwandern, wo es, wie man hörte, eine neue, freie Welt ohne Adel gab. Doch kaum überschritt er die Grenze, wurde er trotz gefälschten Pässen von den Preußen zwangsrekrutiert und musste 5 Jahre dienen, bevor er wieder desertierte und nach Österreich zurückkehrte. 1782 verließ Franz Hebenstreit die Armee abermals, um wieder zu studieren, und zwar an der Veterinärmedizinischen Universität. Doch trotz Empfehlung des Direktors wurde er nicht als ordentlicher Student aufgenommen. Er betrieb seine Studien privat, schlug sich als Nachhilfelehrer durch und suchte vielerlei Kontakte. Es war der Beginn der Glanzzeit des Josephinismus. In Wien herrschte eine bisher undenkbare Pressefreiheit. Man konnte an jeder Straßenecke Schriften bekommen, die sonst in fast ganz Europa verboten waren. Im Sommer 1786 kehrte Hebenstreit zur Armee zurück und machte nun eine bescheidene Karriere, bis er schließlich 1791 als Platzoberleutnant nach Wien kam. 1792 schrieb er ein über 500 Zeilen langes politisches Lehrgedicht in lateinischer Sprache, Homo hominibus, auf Deutsch Mensch unter Menschen. Ein gemeinsamer Bekannter zeigte das Gedicht Riedel, der davon begeistert war. So kam Hebenstreit in den Kreis von politischen Denkern, den Riedel um sich geschart hatte. Hebenstreits Gedicht beginnt mit der Frage, warum das Böse, das Laster, noch immer existieren. Religion, Gesetze und Richter, Belohnung und Strafe, all das besteht, aber das Böse nimmt zu. Wo also liegt der Ursprung des Lasters? Und seine Antwort ist, dass der Grund allen Übels das Eigentum sei. Solange die Sterblichen die Früchte der Erde gemeinsam genossen, brauchte man nichts zu verbieten, und kein Genuss war ein Verbrechen. Die Sprache war lauter, es gab keinen Kerker, keine Majestät, keinen Befehl gab es und keine Demutshaltung, keiner galt mehr, keine Unterscheidung aufgrund der Geburt, man kannte keine Verletzung und keine Zwietracht. Aber, setzt er fort, so wie es das Eigentum gibt, gleich findet das Böse den zündenden Nährstoff. Schamlos wagen es nun die Gesetze, uns unser eigenes zu bestreiten, Gesetze, die uns auseinanderreißen durch den bornierten Unterschied der Geburt, die die Früchte der Erde, die überreichten Geschenke der gemeinsamen Mutter Natur, die, o ungerechtes, entsetzliches Verbrechen, all dies den einen zur Produktion überlassen, den anderen es aber hinwerfen, sich die gefräßigen Gurgeln damit zu stopfen. Der Mensch wird nicht als Sklave, und als Herr wird er auch nie geboren, sondern sie alle werden geboren als Kinder, die ganz gleich sind, Kraft ihrer verständigen Sinne. Was sind die Adligen, die Höflinge und mächtigen Könige? Sie haben weder einen besseren Geist noch einen besseren Körper als du. Und wenn du eine demütige, jene aber eine mutigere Gesinnung haben, dann hat nicht ihr adliges Blut sie tapfer gemacht, nein, ihr Recht zu befehlen. Und deine alberne Hörigkeit war's. Was bisher als Gesetz auftrat, schützte immer, zur Freude der Reichen, die ungerechten, räuberischen Rechte der Herrschaft. Für die Elenden aber lebt nie ein Gesetz. Immer nur schwitzen und schaffen sie für ihren Herrn Pomp und Haufen von Schätzen. Der Erlösende selbst aber wohnt in schmutzigem Haus unterm Strohdach. Sein Essen, womit er seinen geschundenen Leib erquickt, sind übelschmeckendes Brot und trockenes Gemüse. So kann er sich kaum ernähren, und mit einem Fetzen kaum die Blöße bedeckt, verbringt er sein Jammerleben, ohne sich jemals zu freuen. Diese grausamen Gesetze begünstigen und schützen den Raub, weil diejenigen, die sie erlassen, so oder so die Mächtigen sind. Nun aber weg von uns, ihr Titel, weg mit den Lügen der Schulen, und eine gemeinsame Anstrengung verjage schnell die schlaffe Muße der Mächtigen und ihren Hochmut und ihren übermütigen Pomp. Dann wird die Gesamtheit wie mit einer gemeinsamen Hand die unermesslichen Schätze der Welt in gemeinsamen Speichern sammeln, um sie frei von Misstrauen, froh und gesichert zu genießen. Freundliche junge Männer und reizende Mädchen werden dann heiter und froh und nicht unter dem Zwang von Gewalt, nicht unter der Peitsche, ihre kräftigen Glieder in verschiedenen Arbeiten regen. Dann wird es nur noch einen Ernährer geben, und zwar das allen gemeinsame Land. Und da wird dann jeder mit gleichem Eifer und einträchtig arbeiten. Der Ertrag wird gemeinsam sein und auch für alle gleicherweise verfügbar. Dann wird der Schuster dem Arzt und der Bauer dem Krieger gleich sein, und beide werden das Gleiche erhalten. Doch Hebenstreit ruft nicht zu einem Aufstand auf, um dieses Ziel zu erreichen. Nein, er ruft die Mächtigen, die Fürsten und Adeligen auf, beschleunigt den Tag, Könige und Adlige, und ihr sollt glückselig sein. Was soll euch eure langweilige Muße, wem dient euer Ruhm? Was sollen die Titel, was euer Reichtum? Schämt ihr euch etwa, Menschen zu sein? Gebt euch uns zurück, es trennt uns doch nur ein falscher Schein. Gebt euch uns zurück, freut euch heiter mit uns, kein Hass und auch keine Rache sind in unserem Blut. Und die Geknechteten ruft er auf, nicht auf die Waffen, sondern auf die Vernunft zu vertrauen. und ihr, Brüder, zitternd unter einem altertümlichen Blitz, bevor ihr euer Recht mit Waffengewalt beansprucht, lernt euch erkennen und nur das Wahre verehren. Wird einst erkannt sein, was ist, dann wird der Menschenverstand endlich frei sein, verwerfen wird er die Titel, dies schmutzgeschenkter Tyrannen, verwerfen wird er den verfluchten Hunger nach Geld, den gemeinen Ursprung des Profits, dann eint uns alle dasselbe Geschick, dieselbe Gesinnung, und ohne König, ohne Laster werden die Völker gesichert bestehen.